cryptocurrencies is diverse and growing more diverse all the time. One such creature is Monero, a currency not based on Bitcoin like many other cryptos, but rather based on an entirely different protocol, one called CryptoNote. Herzlich willkommen zum Monero Stammtisch. Es ist immer so ein bisschen technische Schwierigkeiten. Ich glaube, wir haben noch keine Folge gehabt, wo es auf Anhieb geklappt hat. Und ich hoffe, es klappt jetzt gut genug, dass man mich hört und es ist ruckelfrei genug, dass man es verstehen kann und so weiter. Mit mir dabei sind Grisha und Till, wie immer. Hallo ihr beiden. Servus. Hallo Alex. Und vielleicht kommt im Laufe der nächsten Stunde jetzt noch der ein oder andere dazu. Der Link steht oben im Stream, ja. Also da müsst ihr eigentlich nur die URL eintippen und dann kommt ihr da direkt in unseren Kanal, wo wir uns gerade unterhalten. Und genau, wir würden uns freuen, wenn noch der ein oder andere zu uns stößt. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm, dann unterhalten wir drei uns halt. Findet den Link natürlich genauso auch auf moneromumble.de oben in der Menüleiste. Genau. Das hat mich positiv überrascht, als ich das neulich gesehen habe. Da war ich selber auf unserer Monero Mumble Webseite und da ist die direkte Weiterleitung. Genau. Okay. Ansonsten ziehe ich das vielleicht mal. Guck, das ist halt das Tolle bei Obi. Wir haben uns jetzt hier eine halbe Stunde sogar länger damit rumgeärgert und jetzt sage ich hier das Tolle. Aber jetzt kann ich hier zum Beispiel so ein bisschen verschieben. Ja, währendher habe ich so den Control Room offen. Das heißt, ich habe auch den Chat im Auge, falls jetzt hier jemand was reinschreiben sollte, Fragen und so weiter, immer her damit. Okay, und wir haben uns keine Themen überlegt. Also wir haben ein offenes Format vorgeschlagen. Ich habe eigentlich gedacht, dass mehr Leute da sind und dass wir dann so Themen sammeln können am Anfang. Aber wenn das jetzt nicht so ist, es gibt so, glaube ich, zwei große Themen. Das eine ist RandomX, der neue Proof of Work. Ich habe da heute den einen oder anderen Podcast drüber gehört. Und dann das andere ist Konferenzco oder Konferenzo. Also die erste Monero-Konferenz in Denver ist die, glaube ich, am 23. Juni, ist, glaube ich, eine Mordsgaudi und es geht rund um Monero. Viele, viele tolle Speaker sind dabei, kann ich vielleicht auch gleich mal das Line-Up zeigen. Genau, also zum Beispiel die Noetas oder Arctic Mine oder Need Money 90 kennt man, glaube ich, auch. Genau. Aber vielleicht an euch beide die Frage, was ist denn für euch im letzten Monat Monero-Relevantes passiert? Oh, krasse Frage. Also ich kann es leider kurz machen. Ich habe mich da im letzten Monat gar nicht drum gekümmert. Das Einzige, was ich mir vorgenommen habe, ich habe jetzt noch mal geguckt, nach unserem letzten Gespräch hatten wir ja darüber gesprochen, was man denn so an Hardware braucht, um dann Monero Full Node zu betreiben. Und ich werde mir nächsten Monat diesen Ordroid N2 bestellen und darauf dann mal ein Monero Full Node laufen lassen. Und da hoffe ich, dass ich zur nächsten Sendung schon mal Feedback geben kann. Und was ich auch gesehen habe, dass selbst 1 TB SSD-Festplatten schon für unter 140 Euro zu haben sind. Also wird das auch werden, die Kombination. Das heißt 80 Euro für den Ordroid und 140 Euro für eine 1 TB SSD. Und dann schauen wir mal. Ich habe sogar schon eine Terabyte SSD für unter 100 Euro gesehen. Ja, ich will jetzt aber auch nicht das Billigste nehmen. Deswegen. Das war eine Samsung NV, also so super schnelle Samsung Pro SSD war das. Okay, für unter 100? Wenn du da nochmal einen Link hast, ich wäre interessiert. Ja. Na, das wird auf jeden Fall mein Bastelprojekt für die nächste Sendung und da bin ich sehr zuversichtlich. Und bei 1 Terabyte, also ich denke mal, da wird ja auch beides gehen, ne? Monero und Bitcoin. Ja, klar. Ich betreibe ja ein Full Node für Bitcoin und Monero und wir machen, so der Server macht, glaub, 3-4 Terabyte im Monat an Traffic. Mhm. Also wird schon gut genutzt. Aber weißt du denn, also die Blockchains selbst, also ich habe jetzt nur bei Monero irgendwie ein Gefühl dafür, aber bei Bitcoin nicht. Muss ich da bei Bitcoin auf der Platte brauche? Lass mich lügen, 140 Gigabyte? Na, ist auch nichts. Okay. Ja, das wird auf jeden Fall mein Bastelprojekt. Und dann gibt es hier einen Full Node, selbst gehostet, in den eigenen vier Räumen, keine Drittserver, keine Abhängigkeiten. Das wird gut. Ja, Till, dann solltest du dich eigentlich ja auch über die Aussicht auf die nächste Hardfork freuen, weil, wenn ich das richtig verstehe, dann wird es für oder ab der nächsten Hardfork zwei Modi geben für Nodes. Einmal den Fast Mode, das ist so der Mining Mode eigentlich für alle Leute, die Monero minen wollen, mit Random Extern. Und es gibt noch den Light Mode, der, glaube ich, nur 256 Megabyte an RAM braucht, und damit kann man dann eine Full Node hosten. Also aktuell, ne, mit der Hardware ist es ja noch so ein bisschen restriktiv, aber wenn ich Howard Chu heute richtig verstanden habe, dann soll auch das mit dem Raspberry Pi oder mit einem ROC 64, ja, sollte dann auch gehen. Im Light Mode sozusagen. Ja, das hört sich gut an. Also für mich wäre der Light Mode ja dann ausreichend. Genau. Meinen will man mit so einem kleinen Mini-Rechner ja nicht unbedingt. Ja, ja, aber Alex, wie ist denn deine Full-Node-Hosting-Planung vorangeschritten? Also ich muss gestehen, ich bin schon mit dem Raspberry Pi oder mit dem Raspberry Blitz eher gesagt gut beschäftigt gewesen. Das war irgendwie so ein kleiner Krampf. Also erstmal muss man ja dann die Blockchain runterladen. Das hat schon mal 2-3 Tage gedauert. Also ich rede jetzt hier von der Bitcoin Full Node. Also das Ziel war Bitcoin Full Node und Lightning Node. Das ist ja dann so ein Gitterprojekt von Rootsol, heißt er, ist ein Deutscher. Oder Fulmo Lightning gehört da, glaube ich, auch irgendwie mit dazu. Und die haben halt so eine Anleitung mit einer Kaufliste, die du dir auf Amazon zusammen bestellen kannst. Und dann steckst du da so dein Recipe zusammen mit so einem kleinen Display drauf, das ist ganz nett. Und dann musst du den halt irgendwie, ja, mit LAN verbinden und dann die Blockchain synken und dann Lightning synken. Und das hat irgendwie super lange gedauert. Dann war ich kurz außer Haus, konnte mich da nicht einwählen und so weiter. Und dann ist es erstmal, ja, so liegen geblieben. Ich hab's dann, Gott sei Dank, noch bevor ich Deutschland verlassen habe, geschafft. Aber es hat mich so viel Zeit gekostet, dass ich jetzt mit Monero mich nicht genauer beschäftigen konnte. Beziehungsweise für mich war dann auch so die Frage, was für eine Hardware kaufe ich mir jetzt? Also die Odroid-Entscheidung, die du jetzt getroffen hast, Till, hatte ich jetzt noch nicht getroffen. Und für mich war das dann so, meh, ich habe nicht mehr genug Zeit und die Energie ist an dem Raspberry Blitz schon verloren gegangen. Genau, deswegen, ich habe leider keine Monero Full Node aktuell am Laufen. Also ich habe es ja auch mal mit dem Raspberry versucht, aber da hat die Erstsynchronisation der Blockchain, also entweder habe ich das jetzt komplett falsch in Erinnerung oder ich habe was gemacht oder falsch konfiguriert, aber ich meine, ich habe den eine Woche synken lassen oder mehrere Tage auf jeden Fall und da war der immer noch, sag mal, bei unter 50% und dann habe ich den Versuch abgebrochen und gesagt, also so will ich es nicht haben. Aber kann auch sein, dass ich damals falsch gemacht habe. Auf dem Laptop hat es nicht so lange gedauert. Da habe ich ja auch eine virtuelle Maschine mit einem Monero Full Node und das funktioniert ganz gut. Cool. Aber Alex, was hast du, also worauf speicherst du die Blockchain? Hast du da ein NAS dran oder machst du das Netzwerk? Ich hatte noch so eine alte Seagate rumliegen mit einem Terabyte und die habe ich dann einfach dran gemacht. Also so eine externe USB-Festplatte einfach. Ja, aber so auch eine also rotierende. Netzteil, ne? Das heißt, die hat auch 230 Volt? Die hat kein Netzteil. Die hängt einfach nur so mit einem USB-Kabel am Raspberry. Und ich weiß jetzt noch nicht, ob das eine HDD ist oder eine SD. Oder eine SSD. Raspberry Pis Probleme damit haben, genug Strom für diese 2,5 Zoll Festplatten. Also, dass es da im Power Management schon mal Schwierigkeiten gibt. Deswegen ganz viele Leute dann empfehlen, also wenn externe Festplatte, dann mit eigenem Netzteil. Genau, du würdest mit einem Raspberry Pi keine 2,5 Zoll HDD betreiben können, wenn die CPU-Auslastung noch bei 100% ist. Da wird es wird er nicht mit. Ich hatte hier Fälle, also bei Western Digital, da hatte ich drei Platten, die haben wunderbar funktioniert und eine, die hat nicht funktioniert. Also sehr seltsam. Baugleich? Ja. Nein, nicht baugleich, aber alle drei, diese Western es sind 2 Terabyte und 2x1 Terabyte. Ah ja. Und ich meine, eine von den 1 Terabyte, die hat er irgendwie nicht angesprochen. Naja, also meine Hoffnung. Alex, du hast gefragt, was war unser Highlight im letzten Monat? War ja die erste Frage. Ja. Ich habe tatsächlich kein richtiges Highlight. Ich fand es nur cool, dass wieder ein paar neue Fundings gibt. Wie heißt denn das jetzt? CCS? Ja. Crowd Community. Weiß nicht mehr. Da gab es ein paar neue Sachen, eben RandomX Audits und für die DevCon soll wieder so eine Monero Village aufgebaut werden, was es ja schon mal gab. Und dort haben die auch ein bisschen gesammelt für Kulissen, für Planung und so weiter. Und das ist dann, da habe ich dann auch ein paar XMR hinfließen lassen. Und das hat einfach so wunderbar funktioniert. Das war nach einer Sekunde schon angezeigt, dass meine XMR da angekommen sind. Da war ich sehr beeindruckt, wie schnell Monero doch ist. Wo hast du jetzt nochmal hingeschickt? Da, bei diesem DevCon für diese Monero Village. Ja. Genau. Und einfach jetzt so als Spende, oder? Wo hast du gesehen? Genau. Okay. Wo hast du gesehen, wann es ankam? Direkt auf der Seite. Einfach, ich habe sie entweder neu geladen oder das hat sogar vielleicht automatisch gemacht, weiß nicht mehr. Okay. Also ich hatte letzten Monat habe ich auch eine Transaktion durchgeführt und genau das, was Fischer sagt. Also unter 5 Minuten, echt flott. Ja, also ja, angezeigt ist ja eigentlich instantan, oder? Ja. In der einen Wallet, ja, in der Empfänger-Wallet hat es ein paar Minuten gedauert. Dann war es erst angezeigt, aber noch gelockt und irgendwie, ich glaube, 30 Minuten später war es dann auch unlocked. Ja. Ja, also ich finde auch, Monero ist super usable. Ist halt nur immer so die Sache, wo kann man damit was bezahlen? Ja. Apropos DevCon, sollen wir noch mal kurz über die Konferenz sprechen? Die Konferenz so? Ja. Ach so, ich wollte gerade nur noch erwähnen, kurz Wissen weitergeben. Ich habe das nämlich vorhin im Podcast gehört mit, ich glaube, das war der Monero Talk mit Howard Chu und der von Arweave. Die haben über RandomX gesprochen, über den Fortschritt, der da gemacht wird. Und das ist echt geil, ne? Die Monero Community hat 3 Audits finanziert über das Crowdfunding-System. Und dann ist noch ein 4. Audit von diesem Arweave finanziert worden, die auch irgendwie RandomX in ihrer Blockchain verwenden wollen. Also 4 unterschiedliche Audits für den Proof of Work. Und so muss es ja auch sein, ne? Ja, das ist echt nice. Und die Ergebnisse, die da rauskamen, Audits gibt. Na, dann spezialisieren sich einfach Firmen auf so Sachen. Ja. Okay, also kommen wir zu dem Lineup von MoneroCon.com. Ich poste den Link mal kurz in den YouTube-Chatraum. Einfach, dass die Leute das selber sehen können, wenn sie wollen. Aber wir können ja mal so ein paar Speaker highlighten, die man ja eigentlich kennen sollte aus dem Monero-Universum. Soll ich das machen? Ja, gerne. Ich habe das gerade nicht vor mir. Also ich lese einfach mal die Leute, die ich kenne, und alle anderen, tut mir leid. Aber sind bestimmt auch ganz interessante Leute. Binary Fate. Einer der Monero Core, einer von Monero Core Team, so, ne, der macht ja auch XMR.to, sehr, sehr nützlicher Dienst. Dann hier Sarang Noeta, dem sein Bild sieht so lustig aus, weil er da keine Glatze hat und der ist ja blond und keine Ahnung, sieht ganz anders aus als sonst immer bei den Breaking Moneros und Monero Chats und so weiter. Dann Andrew Polstra, ja, also jetzt nicht jemand, der direkt mit Monero was am Hut hat, sondern einfach so in der größeren Fairness Privacy ist. Der hat ja dann auch das Mimblewimble White Paper neu geschrieben, war einer der Leute, die es tatsächlich entdeckt hat in dem Bitcoin IRC. Und der macht ja auch super viel, also ich glaube, der arbeitet bei Blockstream und der macht so, der ist Director of Research at Blockstream und er macht so scriptless scripts und super krasse Mathematik irgendwie, um Bitcoin halt privater zu machen mit Taproot und Graphroot und so weiter. Dann Paul Shapiro. Krass, das muss ich alles. Ja. Dann Paul Shapiro, also der CEO von MyMonero.com, relativ bekannte Web-Wallet. Dann natürlich Ricardo Fluffy Pony Spugni, der Monero CEO. Und ja, gut, das waren so die Leute, die ich kenne, glaube ich. Ah, genau. Und die Christy Lay Minehan kommt auch. Die hat ja mal bei Monero Talk über ASICs geredet. Und genau, dann Howard Chu spricht noch bei MoneroCon. Und wie heißt der? Need Money. Also Howard Chu spricht über ASIC Resistance. Need Money spricht über Censorship, was jetzt nicht direkt die Blockchain angeht, sondern eher wahrscheinlich so die größere Community. Der ist ja auch Moderator bei Reddit und auf den Telegram-Gruppen. Und dann Arctic Mine, also auch einer vom Monero Core-Team, hält einen Vortrag über Angriffsvektoren bei Monero, also so Big Bang-Attacke und so weiter, was man da machen kann. Genau. Hm, das würde mich interessieren. Wir hatten ja beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, ob du da inzwischen Neuigkeiten erfahren hast. Wird es einen Stream geben oder Aufzeichnungen? Wollte ich gerade fragen, aber ich bin eigentlich so gut wie sicher, dass die streamen werden, weil ich meine, Monero macht alles Open Source. Warum sollten sie das nicht machen? Mhm. Ja, hätte ja technische Gründe sein können, ne? Irgendwie zu aufwendig oder kein Video-Nerd dabei oder wie auch immer. Ja, ich bin einfach mal zuversichtlich, dass die da streamen. Ich gucke gerade auf der Webseite. Also, das wird auf jeden Fall gestreamt, ja. Okay. Naja, wird auf jeden Fall super interessant. Das ist die erste Konferenz, so Blockchain-Konferenz. Ja, es gibt ja super viele Blockchain-Konferenzen, die alle kompletter Bullshit sind, weil sich das ICO XY nochmal vorstellt und dann da Free Token verteilt. Und das ist jetzt echt eine Konferenz, wo Mathematiker hingehen, wo Wissenschaftler hingehen, wo Techniker und Geeks hingehen, die halt eine digitale, fungible Kryptowährung machen wollen. Ja, die schreiben hier auch: The Monero Conferenzo is an annual meeting of privacy advocates, cypherpunks, scientists and philosophers. The Conferenzo is funded by the generous donors from the Monero community, designed to disseminate scientific and technical results in privacy and financial technologies like censorship-resistant digital cash. Und also für mich persönlich wird das so das Highlight von Monero wahrscheinlich dieses Jahr, weil da super viele Themen angesprochen werden, wahrscheinlich auch von den Experten, die man hören will. Ja, also keine Ahnung, Howard Chu über ASIC Resistance und so weiter. Oder jetzt hier Arctic Mine über Angriffsvektoren, die das dann einfach nochmal so auf den Punkt bringen und sich wahrscheinlich auch schon viele Gedanken zu dem Thema gemacht haben in Vorbereitung dafür. Ja, auch schon über nächsten Samstag, ne? Sehe ich gerade. Ja. Genau. Und, ne, finanziert von der Monero. Ja, also wenn es da einen Stream gibt, den werde ich mir wohl auch ansehen. Das klingt interessant. Und organisiert ist das von Surai Noeta. Also, ne, ist auch kein so leichtes Ding, da so eine Riesenkonferenz auf die Beine zu stellen, wo dann auch so viele große Leute aus der Community hinkommen. Weiß man schon, wie viele da erwartet werden? Nee, keine Ahnung. Okay. Ja, ja. Klingt gut. Worüber sprechen wir als nächstes? Ja, gute Frage. Ich glaube, der... Random Acts nochmal? Sorry, was? Das ist ein bisschen durcheinander. Wir könnten nochmal bei Random Acts dazu sagen, alle vier Audits sind durch und die haben nichts weiteres gefunden. Eine kleine Schwachstelle wurde gefunden in einer Version, die aber mittlerweile schon veraltet ist, und in der neuen Version wurde das sogar schon gepatcht. Erklär's mir nochmal. Also den letzten Stand, den ich hatte, war doch ein Code-Freeze. Aber das heißt dann nur, dass sie keine neuen Features einbauen. Aber die Fehler, die praktisch jetzt drin sind, bügeln sie aus, oder? Tatsächlich habe ich das so verstanden, dass keine Fehler drin sind. Okay. Ja, und es sieht sehr, sehr gut aus, dass wir im Oktober auch die Integration dann haben. Und meint ihr, das ist der heilige Gral, wir haben es dann geschafft und die ASICs für immer besiegt, oder glaubt ihr, das ist nur so ein Tropfen auf einen heißen Stein? Ich glaube, wir haben sie damit besiegt, weil der Aufwand dadurch einfach zu sehr gestiegen ist. ASICs zu entwickeln. Also ich bin ja, ne, sag niemals nie, aber ich hoffe, dass wir jetzt erstmal längere Zeit damit Ruhe haben. Ja. Nicht umsonst tut man jetzt so viel in dieses Random X investieren, Zeit, Arbeit und auch Geld, wenn das nicht die Lösung sein sollte. Hm. Für dich als Miner dürfte das ja dann auch nochmal interessant sein, ne? Wie sich dann die Hashrate entwickelt nach dem Fork, wenn die ASICs da raus sind. Ja, schon. Ich habe gehört, die soll definitiv höher liegen bei CPU, um Faktor 10 habe ich was gelesen. Ich habe aber auch schon andere Dinge gelesen, wo andere Zahlen... Ich rede jetzt die Netzwerk-Hashrate, nicht deine persönliche. Nee, ich rede schon von der persönlichen. Ein interessanter Denkanstoß, den heute jemand geliefert hat, war, wir sollen gar nicht mehr von Hashrate sprechen, sondern von Entropie oder in Ausführungen pro Sekunden oder so sollte man sprechen, anstatt Hashes pro Sekunde. Und jemand anderes meinte, man sollte die Network Hash Rate eher darin messen, wie viel Gigajoule an Energie man aufwenden müsste, um eine Attacke zu machen. Was ich eigentlich auch ganz interessant finde, weil mit so einer Zahl wäre es dann echt greifbar, wie viel Aufwand das benötigen würde, das Netzwerk anzugreifen. Ja, aber also Gigajoule, also wenn wir da von Leistung sprechen, also Kilowattstunden, das kommt ja dann immer sehr auf die Effizienz der Hardware an, ne? Also das kannst du ja eigentlich nicht berechnen. Du hast jetzt nicht Geräte, alte, neue, gute, schnelle. Stimmt schon, ja. Wie, also, wie seht ihr das denn? Seht ihr das problematisch, dass wir jetzt zum Beispiel im März oder April, wann die letzte Hardfork halt war, von 1 Gigahash wieder runter auf 250, 300 Megahashes sind? Also habt ihr hier Angst vor einer 51% Attack oder sagt ihr eher, nee, es ist sogar gut, dass die Hashrate jetzt runtergegangen ist, weil es halt verteilter ist und wir wahrscheinlich keine versteckten ASICs haben? Also, ich glaube, meine Meinung zu dem Thema auf jeden Fall wichtiger. Sollte bekannt sein. Ich glaube, ich habe es in jeder Episode bestimmt erwähnt, dass ich es so besser finde, verteilt. Ja. Weil für mich immer ASICs, ich gehe mal davon aus, dass es ein einziger Hersteller ist. Höchstens zwei. Von daher denke ich, dass so verteilt schon besser ohne die ASICs. Das glaube ich auch. Also gerade so diese Pools, ne, wenn die gut verteilt ist und da keiner zu mächtig wird, dann ist das schon ein ganz gutes Gefühl. Hm. Weil ich glaube, Binance hat vor kurzem einen Report rausgebracht, wo sie halt so gesagt haben, oh ja, Monero, die Hashrate sieht ja nicht so gut aus, ne, knallt immer so ein bisschen nach unten, könnte vielleicht eine 51% Attack attraktiv sein und so weiter. Aber ihr sagt jetzt, ist nicht so, oder habt ihr jetzt nicht so Angst davor? Nö, ehrlich gesagt nicht. Ich habe meinen Miner übrigens ausgeschaltet, aus Gründen von Umweltschutz. Ja, mittlerweile sehe ich das ganze Proof-of-Work-Thema ein bisschen kritischer. Ja, darüber könnten wir eigentlich getrennt mal in einer anderen Episode sprechen. Ja. Ja, würde ich eher auslagern, als das Thema jetzt hier aufzumachen. Aber was vielleicht auch noch ein interessantes Thema ist, Indien hat Bitcoin gebannt, wenn ich das richtig verstehe, oder? Habt ihr das mitbekommen? Der ganze Handel mit Kryptowährungen ist dort sozusagen verboten. Also wenn du über einen Fiat-Gateway, sagen wir, über dein Bankkonto Kryptowährungen kaufst, dann wirst du... die Folgen sind auf jeden Fall... dass das gesperrt wird oder halt du wirst Ärger kriegen dadurch. Ich habe gehört, 10 Jahre Gefängnis. Ach echt? Ja. Auf Trading oder auf nur Besitz? Das weiß ich jetzt nicht so genau, aber ich meine, wenn du nur ein Jahr kriegst, ist ja schon krass. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich gelesen, die Leute können Bitcoin nur erwerben durch Local Bitcoin, Peer-to-Peer Exchanges. Alles Zentralisierte wird nicht mehr funktionieren. Aber Local Bitcoin hat doch eigentlich auch schon den Löffel abgegeben, weil ich meine, die zum Beispiel in Deutschland bieten die ihre Dienste ja gar nicht mehr an und dann machen die ja jetzt auch noch einen KYC-Prozess bei allen Händlern. Echt? Ja, also die sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Nicht mitbekommen. Oh, krass, Mann. Ja, dann wird das in Indien bestimmt nicht funktionieren. Ja. Was ich mir dann gedacht habe, was vielleicht ganz interessant ist, ich habe die Frage mal in die Telegram-Gruppe gestellt, war Atomic Swaps mit Monero. Aber was ich so zurückgehört habe, ist, dass man dafür irgendwie eine Skriptfunktion braucht und Monero sich dafür nicht wirklich anbietet. Weil ja, aber ich habe keine Ahnung davon. Nur, dass Atomic Swaps schon mal im Gespräch waren mit Fluffy Pony und war das Litecoin oder Bitcoin? Das weiß ich nicht mehr so genau. Ja, da gab es doch schon mal erste Tests so vor 2 Jahren. Ja, also zwischen Litecoin und Bitcoin kannst du Atomic Swaps machen. Du kannst die sogar auf dem Lightning-Netzwerk machen. Aber mit Monero funktioniert es, glaube ich, nicht. Was bei was wahrscheinlich Fluffy Pony angesprochen hat, war die Atomic Swaps zwischen Monero und Tari. Also Tari soll ja dann dieses Digital Asset Protocol sein, was Merge meint, mit Monero funktioniert, und zwischen Monero und Tari soll man wohl Atomic Swaps machen können. Hm, nee, das war bei Magical Crypto Friends auf YouTube. Mhm. Einer der ersten Episoden, da haben dieser Charles Lee von Litecoin und Fluffy Pony eben mal über Atomic Swaps gesprochen und gemeint, dass sie da halbherzig irgendwie dabei wären, und ob da was rausgekommen ist, weiß ich gar nicht. Wir haben das nur mal erwähnt, aber es ist schon länger her. Und also anschließend vielleicht an das Indien-Thema, es geht ja immer weiter, also es ist ja so ein Trend dieses Jahr irgendwie, dass alle Aktivitäten, die so leicht shady sind, konfisziert werden. Ja, jetzt wurde ja auch Best Mixer hochgenommen. Und ja, stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr schon geschaut habt. Auf Netflix gibt's so eine tolle neue Serie, die heißt How to Sell Drugs Online. Und ich musste so lachen. Also die Serie ist so, kann man natürlich jetzt nicht ernst nehmen, aber es geht halt schon so um Darknet und Drogen verkaufen und so. Und da gibt's dann eine Stelle, wo der Main-Charakter sagt so, ja, wir sind ganz fortschrittlicher Darknet-Shop, wir bieten Bitcoin, Ethereum, Ripple und IOTA als Kryptowährung an. Und da muss ich auf jeden Fall schon gut lachen. Ja, das war ja so ziemlich der Tod von fast jedem Darknet-Shop, Bitcoin anzubieten, ne? Ja. Ja, es wird wahrscheinlich weitergehen, ne? Die Bestrebungen, das Darknet zu zensieren oder abzuschalten, sind ja auf jeden Fall da. Ja. Ich frage mich nur, wenn sie, also der Sinn oder der Grund, warum die, keine Ahnung, NSA oder wer auch immer das erfunden hat, Tor an die Leute gegeben hat, war doch, damit sie mehr Informationen haben, unter denen sie sich verstecken könnten. Weil wenn jetzt zum Beispiel nur die NSA Tor benutzt, dann ist ja klar, dass aller Traffic, der da auf dem Netzwerk läuft, von denen ist. Ja. Und so ist mit Bitcoin-Mixern auch, das meinst du, dass nur Kriminelle nutzen? Ja, also wahrscheinlich schon, ne? Ich meine, warum sollte ich bei einem T-Shirt-Kauf einen Bitcoin-Mixer nutzen? Macht ja keinen Sinn. Also der einzige Use Case, den ich mir noch vorstellen kann, ist halt, dass du sagen möchtest, ich möchte meine Bitcoin anonymisieren. Ja, du hast die, keine Ahnung, von einer KYC-Exchange gekauft und du möchtest dann die Spur verwischen sozusagen und schmeißt die dann in den Mixer. Ob du danach mit denen was Illegales machst oder nicht, ist sei erstmal dahingestellt, aber einfach nur so, dass man namenlose Bitcoin hat, ja, die ist jetzt nicht wirklich mit dem Echtnamen assoziiert werden können. Also können sie wahrscheinlich schon, aber nicht so direkt. Aber merkt man von den Bitcoin nicht auch, dass sie von einem Coin-Mixer kommt? Ja, genau, das ist ja das Problem. Ja, ja, Tainted Coins, das ist schon wieder das Problem. Ja, die Heuristik wird dann wahrscheinlich einfach sein, alle Coins aus einem Mixer, aus Wasabi-Wallet und so weiter blacklisten wir, und wenn die irgendwo bei Coinbase sind, das ist genauso wie von der Gambling-Seite, dann kriegst du halt deinen Account eingefroren oder so. Aber ich meine, das geht ja auch nach hinten los, ne? Wenn ich jetzt was anbiete bei, was weiß ich, also wenn ich irgendwo was gegen gegen Bitcoin verkaufe und derjenige weiß gar nicht davon, dass dieser Coin tainted ist, dann ne, läuft er ja da ins offene Messer. Ja. Oh, wir haben Zuwachs bekommen. Wir haben Gäste. Gäste. Aber auch zwei alte Pappenheimer. Hier einmal Hassan und Hedgy. Hallo ihr beiden. Hi. Hi. Hallo. Habt ihr uns schon zugehört über die letzte halbe Stunde hinweg? Ich bin leider gerade erst heimgekommen und hab nur mitbekommen, dass es um Mixer geht. Ich höre seit ungefähr 10 Minuten zu. Okay. Das Wort Umweltschutz gehört, das hat mich getriggert, da musste ich direkt joinen. Nice, was willst du dazu sagen? Naja, das ist für mich kein Argument ist. Das ist etwas Persönliches, also da stehe ich so dazu wie auch zur, keine Ahnung, einem Menschen, der meint, er müsste jetzt Vegetarier werden, weil er ja dann was gegen die Massentierhaltung und Schlachtung tut. Das ist genau so. Vegetarier schon mal nicht, da müsste man schon Veganer sein. Veganer, sorry, ja. Ja. Davon hältst du nichts, oder wie? Ich weiß nicht. Also, ich habe ja heute in Telegram ein Zitat gepostet vom Dr. Professor Harald Lesch. Er meinte, Bitcoin ist Ausdruck für die Perversion des Homo sapiens. Und klar, er kann es nur auf eine Sicht sehen oder in seiner Sicht, weil er eben mit der Thematik zu tun hat. Umweltschutz, Klimawandel, neben Astronomie und so weiter. Aber ich dachte mir so, als ich den Satz gehört habe, dachte ich mir, was ist, wenn dieses Power-System, dass wir so viel Elektrizität und Energie aufwenden, um etwas Mathematisches oder einfach nur um etwas beweisen zu können und damit dieses System aufrechthalten können, einfach nur ein Opfer ist, was wir bringen müssen, damit wir dann endlich den Schritt schaffen zu einer echten, wirklich unabhängigen und be your own bank Geldwährung. Was ist, wenn man das aus der Sichtweise betrachtet? Was ist, wenn wir diesen Energieaufwand wirklich einfach einmal tun müssen? Ja, das teile ich sogar mit dir auch, diese Ansicht. Ich weiß nämlich auch so, dass das aktuelle Geldsystem, Fiat-Geldsystem, weitaus mehr Energie verschlingt als Kryptowährung. Auch das ganze Mining von Gold und so ist sehr energieaufwendig. Da ist Bitcoin echt noch ein geringer Faktor und ich habe auch gelesen, dass ein Großteil der geschifften Bitcoin mit Wasserkraft berechnet wird und Strom aus erneuerbaren Energien. Ich habe da Zahlen von 72% gelesen, ob das so stimmt, weiß ich nicht. Allerdings habe ich meinen Miner tatsächlich ausgeschaltet, weil er nicht effizient ist. Verbraucht viel zu viel Strom für die Leistung, die er bringt. Und deswegen sehe ich es nicht ein, den laufen zu. Das ist ein Argument. Aber Umweltschutz, das ist ein bisschen Quatsch. Doch, das ist Umweltschutz. Der Grund ist Umweltschutz, darum mache ich das. Grisha, du nicht hast wegen der Stromrechnung oder sonst irgendwas, sondern ja. Um auf das Zitat von Lesch zurückzukommen, das zeigt für mich eigentlich nur, dass er sich relativ. Hört man mich noch? Ah, okay. Jetzt wieder, ja. Nee. Ja. Wo bin ich abgehakt? Das Zitat von Lesch. Das fangen wir neu an. Achso, genau. Er hat sich meiner Meinung nach halt nicht wirklich sehr intensiv damit ausgesetzt, eher oberflächlich. Und gesehen, ja, Bitcoin verbraucht Strom. Letztendlich könnte man scheinbar vielleicht eine selbe Lösung ohne viel Stromverbrauch haben. Zumindest stellt er sich das so vor. Aber meiner Meinung nach ist es halt kein unbedingt, es ist ein notwendiges, aber kein Übel, meiner Meinung nach. Weil A, die Alternative, die wir heute haben, verbraucht mindestens genauso viel Strom, wie schon gesagt wurde. Und abgesehen davon ist es eigentlich nur ein Incentive, um effizientere Strom- oder Energiegewinnungsmethoden zu finden. Ja, so sehe ich das auch. Ich sehe es ähnlich und teile auch eure Meinung, aber dennoch liegt mir viel an Umweltschutz und ich versuche halt Energieverbraucher, CO2-Ausstöße in meinem Leben so niedrig zu halten, wie ich wie mir das noch konform ist. Ja. Macht in deinem Fall ja auch Sinn. Also, aber auf einem, auf einer größeren Ebene betrachtet, wenn man das einfach vergleicht, Option A und Option B, was verbraucht A mehr Strom und was was ist ein besseres Incentive, um effizientere Energiegewinnungsmethoden zu finden? Also ich kann mir schon vorstellen, dass da aktuell Leute dran sitzen und sich überlegen, wie sie Bitcoin am effizientesten meinen können, einfach um ihre Marge hochzuhalten. Klar, das und allein das bringt halt auch die Umwelt weiter. Das machen ja die ASIC-Hersteller, nehme ich an, ne? Zum Beispiel, aber bestimmt auch irgendwelche Energiebranchen mittlerweile, die setzen sich damit bestimmt auseinander. Echt, denkst du? Mit Sicherheit. Was ich noch so interessant finde, da es gibt ja das große Problem, wenn wir jetzt zum Beispiel Windkraft produzieren, ja, da manchmal ist halt nicht so viel Wind und manchmal ist halt viel Wind und wenn viel Wind ist, dann produziert man vielleicht zu viel Strom, ja, und dann kann man ja den überschüssigen Strom zum Beispiel auch ins Mining stecken und dann hat man dieses Speicherproblem nicht, sondern man macht was Produktives damit, indem man das Netzwerk sichert. Ja, finde ich auch interessant. Oder Leute, die mit Mining auch ihr Haus heizen. Das war doch, glaube ich, auch in China der Standard, ne? Dass sie gesagt haben, während der Till? Till ist so verloren. Hallo? Ja, schon alles gut. Also, ach so. Ich wollte auch nur sagen, dass in China ich das auch mal mitbekommen hatte, dass die halt die überschüssige Energie nutzen und dass das ja da schon genauso der Fall war, wie gerade Alex es angesprochen hat. Außerdem finde ich, muss man auch die anderen Sachen berücksichtigen, die Energie, die wir aufwenden momentan für so viel unnützes Zeugs, also relativ gesehen. Der ein oder andere mag ja pro ein und der andere halt contra X, aber in diesem System, und der Lesch hat das ja, der argumentiert ja auch nur deshalb so, weil er halt so ein bisschen gegen Kapitalismus ist, aber in diesem Kapitalismus, in der Industrie wird ja auch so viel Energie verschwendet. Was ist denn, wenn wir dann am Ende sagen könnten, ja, guckt mal, wir verbrauchen zwar viel Strom oder viel Energie, aber dafür haben wir ein System entwickelt, was wirklich die Menschen unabhängig macht, frei macht und wir ein System erfunden haben oder entwickelt haben, worauf eine gesunde Gesellschaft dann halt auch drauf aufbauen kann. Dafür haben wir halt weniger Energieverbrauch in anderen Bereichen, die vielleicht Fiat ja verursacht hat. Das muss man sich auch geben. Also es ist so ein Plus-Minus-Spiel für mich. Sehe ich ganz genauso wie du. Ich kriege auch mit, wie in der Industrie Energie einfach keinen Wert hat. Es ist einfach so viel verfügbar, ja, und man ballert das einfach tatsächlich in echt unnötige Sachen. Allein was es kostet an Energie, Beton oder Stahl und Aluminium herzustellen, ist unglaublich. Ja, und ich meine, man muss sich ja auch vor Augen halten, beim Fiat-Geld kann man den Energieverbrauch gar nicht so messen. Ja, ich meine, bei Bitcoin können wir das relativ genau sagen und das ist ja auch schön. Aber beim Fiat-Geld, da ist auf der einen Seite diese ganze Produktion, die damit verbunden ist, und aber auf der anderen Seite ist der Konsum, der damit verbunden ist, einfach weil dir der Wert durch die Finger rinnt, wenn du das Geld nicht so schnell wie möglich ausgibst. Und wenn du dann dir überlegen kannst, hey, spare ich diese 1.000 Euro jetzt für die nächsten 10 Jahre und kann mir da am Ende noch, was weiß ich, ein mittelgutes Handy davon kaufen oder fahre ich da jetzt in Urlaub dafür, dann fährt man halt lieber in Urlaub. Also ich finde, die Folgen von Fiat-Geld, was die Umwelt angeht, sind halt viel unberechenbarer, weil das so ein, ja, das Wertverlust hat. Ja, beziehungsweise die ökonomischen Anreize, die halt daraus folgen, aus so einem inflationären Geld, die merkt man nicht so direkt, aber sie sind halt trotzdem da. Und das begünstigt halt alles den Konsum und dann wollen die Leute, dann ja, investieren sie nicht mehr in die lange, auf die lange Sicht und sagen, hey, ich spare jetzt, damit ich mir, was weiß ich, in 10 Jahren ein Haus kaufen kann, sondern dann sagen die, ja, ich nehme noch einen Kredit auf und keine Ahnung, kauf mir dies, kauf mir jenes, ich brauch's zwar nicht wirklich, aber ja, ne, der Konsum kurbelt ja die Wirtschaft an. Ja, absolut. Viel wichtiger ist doch, dass wir mit Mining das Ende des Universums voranschreiten, indem wir maximale Entropie erreichen. Was sagt das nochmal? Durch die Energiefüllung erreichen wir maximale Entropie und beschleunigen den Untergang des Universums. Chillig. So jung kommen wir nie wieder zusammen. Ja, so viel zum Thema. Ja, ich wollte noch einen Punkt sagen zum Thema Mixing. Genau. Ist es nicht ironisch, dass Bitcoin, was ja einen auf Transparenz macht und dann so Sachen entwickelt wie, oder die Leute in diesem System Mixing nutzen, oder Bitcoin Cash zum Beispiel Cash Shuffle implementieren möchte, damit halt automatisch, also im Hintergrund quasi inkludiert in das bestehende System schon Mixing oder Shuffling mit dabei ist. Ich finde das halt ein bisschen ironisch, weil das ist genau das, mich dann bestärkt in dem Glauben, dass eine, ob es jetzt Monero ist oder nicht, eine private Cryptocurrency einfach die das ist, was wirklich gewollt ist eigentlich. Oder das, was die Menschheit wirklich braucht. Da bin ich ganz bei dir. Ich stelle mir das immer so vor. Ich stelle mir das immer so vor. Ich gehe arbeiten oder wir gehen arbeiten und durch Zufall oder Reverse Engineering oder wie auch immer bin ich jetzt, weiß ich jetzt Bescheid über ein Wallet und weiß, welche Person dahinter steckt, kann dann alles nachvollziehen, alle Ins, alle Outs, was er so verdient. Und die Vorstellung ist nicht gut, finde ich. Also ich habe was dagegen. Das würde ich nicht wollen. Deswegen bin ich eher so für Privacy Coins. Genau, Bitcoin und Bitcoin Cash erfüllen ja nicht den Zweck von Geld oder Bargeld. Also von Cash, von dem sie immer sprechen. Ja, ich bin auch immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich die Bitcoiner dann über die Store of Value-Funktion reden höre, weil rein denklogisch folgt halt der Store of Value bei mir daraus, dass ich das Geld ausgeben kann. Und wenn ich es nicht ausgeben kann, dann bringt's mir auch nichts, dass ich das halte. Ja, das ist dann so ein Vanity-Ding. Aber ich brauche ja irgendjemand, der es mir abnehmen will. Und deswegen bin ich mir da immer so unsicher, ob das wirklich, ob der Store of Value wirklich so wichtig ist. Was mich jetzt aber noch interessiert von euch, ist die Frage, glaubt ihr, dass Technologien wie Taproot und Graphroot und Schnorr-Signaturen in Bitcoin irgendwann dazu führen könnten, dass die Transaktionen untereinander einfach fungibel sind? Ja, man sieht, A zahlt an B, aber man sieht ja nicht, dass tatsächlich A an B Geld schickt. Im Hintergrund könnten ja irgendwelche Skripte ablaufen und, keine Ahnung, Lightning-Channel eröffnet werden, die das Geld wo ganz anders hinschicken. Was ist die Frage, ob das... Ob Taproot oder diese ganze Privacy-Technologie in Bitcoin vielleicht irgendwann Monero überflüssig machen könnte, weil du auch eine Transaktion in Bitcoin dann anonym von A nach B schicken kannst. Da ist die Antwort schon mal direkt nein von mir. Ich wollte das eigentlich eben schon rüberbringen, aber konnte es irgendwie nicht richtig. Weil allein die Tatsache, dass Bitcoin eben jetzt einen auf Shuffling, Mixing und so weiter macht, also auf in Richtung Privacy geht, bedeutet, dass Bitcoin in der Form, also transparent, offen und so weiter, nicht funktioniert hat oder funktionieren würde. Sonst würde man nicht diesen Aufwand da reinstecken, solche Systeme zu implementieren. Ja, also so wie ich das verstehe, war das erste Problem, aber eines der wichtigsten Probleme war für Bitcoin halt diese Second-Layer-Lösung, ne, dass man Lightning möglich macht durch Segwit, und nachdem der Keks jetzt gegessen ist, kann man sich der zweitwichtigsten Thematik, nämlich der Privatsphäre, widmen. Und so wie ich die Bitcoin-Szene mitverfolge, gibt's ja jetzt halt verschiedene Proposals, wie man Bitcoin mehr in diese Richtung drücken kann. Das heißt ja schon, dass es wünschenswert ist, und ich glaube, das verstehen wir alle auch, warum Privatsphäre wünschenswert ist. Aber ich meine, dass Bitcoin das erreichen kann, dass es tatsächlich private Transaktionen supportet, könnte ja Monero irgendwann überflüssig machen, weil Bitcoin den größeren Netzwerkeffekt hat und wenn ich eine private Transaktion auf Bitcoin schicken kann, warum sollte ich dann Monero benutzen? Könnte, aber dann davon reden wir ja immer noch von einem Altcoin. Ja, dann wäre es aber trotzdem noch ein Altcoin. Für mich was ist heißt Altcoin? Na, für mich ist alles, was nicht dem White Paper, dem Original White Paper entspricht, einfach kein Bitcoin, sondern dann ist BTC schon Altcoin. Dann ja nur noch die Alternative, also nennen wir es Altcoin. Dann ist BTC ja schon ein Altcoin. BTC selbst ist ja bereits schon ein Altcoin. Ja, das stimmt. Dann kann man das ja auch anonymisieren. Ja, aber Second Layer, also ich würde da nochmal unterscheiden zwischen. Ist so, ja, Hedgy. Also ich finde, Second Layer ist auch nochmal was anderes als ein Altcoin. Ne? Also wenn die gleiche Blockchain genutzt wird, aber einfach ein Layer darüber irgendwelche Magie macht, dann ist das es meint die nicht. Gleiche Blockchain. Also von daher, da würde ich sagen, wäre es kein Altcoin. Es ist halt wieder diese Bcash und okay. Also BCH und BSV-Debatte. Ja, ich möchte nicht auf BSV eingehen. Im Gegenteil, ich mag gar nicht darüber reden. Alles, was eine andere, also was eine eigene Blockchain ist. Ja, dass sie eine eigene Blockchain sind, ist ja nur eine Konsequenz oder ein Resultat daraus, dass sie sich halt irgendwann mal gestritten haben und dann sich weggeforkt haben. Ob sich jetzt BTC von Bcash weggeforkt hat oder Bcash von BTC, das ist ja auch nochmal so eine so ein Thema. Aber so gesehen, ja, BTC wäre in dem Fall ein Altcoin. Und mein Argument ist halt, solange sich ein Coin, und von so vielen können wir ja dann gar nicht mehr reden, es sind ja nur noch die drei, die übrig geblieben sind. Also einer von den drei muss es halt schaffen. Ansonsten ist es eigentlich schon gewesen. Solange sich kein Coin an das Original White Paper hält, womit ja alles angefangen hat, so lange wird es auch ein Timeout. Aber ich meine, wer hält sich schon an das Original White Paper? Ich meine, Monero hat sich doch auch vom White Paper wegentwickelt und es ist doch auch per se nichts Schlechtes, weil du kannst doch im White Paper nicht alle Eventualitäten vorhersehen. Ja, ich finde, es ist auch ein bisschen komisch. Das sind gerade Internet-Schwierigkeiten. An der Stelle muss ich mich jetzt auch ausklinken, da ich leider weiterziehen muss. Ich wünsche euch noch ein schönes Gespräch. Und wir sehen uns dann an einem Sonntag hoffentlich wieder, dem zweiten Sonntag dann im Juli. Jo, mach's gut, Grischa. Hau rein. Ja. Ciao. Ciao. Das ist der 14. Okay, das kann man an dieser Stelle schon schönen mal dazu Abend, sehen. Tschüss. Also wir warten auf Hassan eventuell noch. Hedgy, du meintest jetzt auch, wenn Bitcoin eventuell Privacy-Features hat, dann brauchen wir Monero eigentlich gar nicht mehr, oder? Das ist so meine Meinung. Und die Frage ist halt, ja? Also, ja genau, die Frage ist jetzt, brauchen wir eine Hardfork bei Bitcoin, um diese Privacy-Feature zu aktivieren? Ist so bei mir im Kopf, weil wenn wir dafür eine Hardfork brauchen, dann wird das auch nicht passieren, oder? Sorry, ich bin rausgeflogen. Das ist eine gute Frage. Man hat jetzt wieder die Frage, will man im Prinzip, dass jeder Teilnehmer die Privacy-Option verpflichtet nutzt oder nicht? Ich wäre der Meinung, ja. Das sollte praktisch das gesamte Netzwerk und nicht nur teilweise, also keine partial optional privacy. Und das wird dann halt, glaube ich, auch nur mit einem Hardfork möglich. Aber das ist jetzt per se nichts Schlimmes. Also wenn es mit einem Softfork geht, also wie beim SegWit, User-Activated Softfork, ist es natürlich cool, wäre vermutlich sogar die bessere Option. Aber das dauert halt viel zu lange, bis jeder implementiert hat. Wobei das mittlerweile, glaube ich, auch keinen Unterschied macht, wie lange man da wartet. Aber ein Hardfork wäre jetzt per se nichts Schlechtes. Aber es ist ja noch nie passiert in Bitcoin, deswegen die Wahrscheinlichkeit, dass das jetzt passieren wird, ist doch relativ gering, oder? Ja, aber wieso passiert doch ständig? Sag's nochmal. Passiert doch ständig, also relativ häufig. Hardforks. Bei BTC. Meinst du auch einen Split? Na, also ich meine, dass alle, also es gibt so eine Fraktion von Bitcoinern, die sagen, alles, was nicht rückwärts kompatibel ist, ist kein Bitcoin. Und da, ja, schließt sich für mich so raus, alles, was eine Hardfork ist, lehnen die per se einfach ab. Ein Hardfork kann doch rückwärts kompatibel sein. Okay, weil ich habe jetzt gedacht, na, die Definition von einer Hardfork ist eine nicht rückwärts kompatible Änderung der Konsensregeln. Deswegen müssen alle Leute oder zumindest die Mehrheit der Leute bei der Hardfork mitmachen, sonst gibt's halt einen Chainsplit. Nee, es ist genau umgekehrt. Wenn du forkst, dann hast du damit vor, ein Feature einzuführen, was die andere Chain nicht haben soll, will oder wie auch immer. Aber bis zu dem Zeitpunkt, wo geforkt wurde, ist alles abwärtskompatibel. Check ich nicht. Also ich meine, lass uns am Beispiel von Bitcoin Cash sehen. Die haben jetzt gesagt, okay, wir machen die Blockgröße auf 8 Gigabyte und das ist nicht mit den Konsensregeln von BTC vereinbar. Das heißt, die sind nicht, also ein neuer BCH-Block, der dann, was weiß ich, über 1 Gigabyte groß ist, der wird doch von allen anderen BTC oder Bitcoin-Nodes, die eben nicht die aktualisierte Software benutzen, abgelehnt. Und dann sagen halt manche Nodes, ja, wir haben jetzt hier einen neuen Block und manche sagen, nö, das ist ein ungültiger Block und dann streitet sich das Netzwerk beziehungsweise es spaltet sich. Genau, aber bis zum Fork-Punkt war ja alles gleich. Genau. Ja. Genau. Und dann außerdem würde ich halt davon ausgehen, dass da auch die Mehrheit mitmacht. Sofern es halt ein guter Vorschlag ist. Ja, aber da würde ich halt sagen, Bitcoin ist mittlerweile so groß, dass es ultra schwer ist, hier eine Mehrheit zusammenzubringen. Weil ich meine, auch Segwit hat ja keine wirkliche Mehrheit gehabt, oder? Ja, das wollte ich gerade sagen. Also du brauchst ja offenbar keine Mehrheit, um Dinge durchsetzen zu können in BTC. In einem Softfork. Aber ja. Ich würde jetzt Segwit nicht damit vergleichen. Also es sind zwei verschiedene Sachen. Segwit kannst du nutzen, musst du aber nicht. Wenn du günstigere Fees haben willst, dann nutzt du es. Wenn nicht, dann nicht. Deswegen ist es ja auch User-Activated. Also da kann dir der Bitcoin Core kann dir da jetzt nicht vorschreiben, ob du es nutzt oder nicht. Und wenn ich jetzt von einem Privacy-Feature ausgehe, dann gut, haben wir dann wieder ein User-Activated Softfork oder ein Hardfork. Und bei einem Hardfork würde ich glauben, dass das die Mehrheit übernimmt. Einfach freiwillig. Sofern es halt ein guter Vorschlag ist. Und klar, das ist schwer, aber das finde ich auch gut, dass es schwer ist, weil wenn es zu leicht wäre, wird jeder noch so schlechte Vorschlag angenommen. Und so kommt halt nur das Beste durch. Okay, und Hedgie, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du denkst, wenn Bitcoin Privacy machen soll, dann wenn Bitcoin Privacy machen soll, dann sollen sie es richtig machen, dass alle Transaktionen diese Feature nutzen, genauso wie bei Monero auch. Und dass es mandatory ist. Weil es gibt ja auch den Vorschlag, meine ich gehört zu haben, dass man einfach sagt, okay, wir machen die Privacy-Transaktionen reizvoller sozusagen, dass die Leute die benutzen wollen. Dass es also immer noch Opt-in ist, aber man ist praktisch blöd, wenn man es nicht macht. Das wäre dann wahrscheinlich eher die Softfork-Variante, oder? Das wäre auch keine schlechte Variante, meiner Meinung nach. Sofern man halt vermeidet, dass ein Großteil des Netzwerkes diese Features halt nicht nutzt, weil je mehr das nicht nutzen, desto mehr schadet es dem Rest des Netzwerks, die anonym bleiben wollen. Aber es gibt doch irgendwie so ein Privacy-Coin, bei dem das optional ist, die Privacy, richtig? Zcash, glaube ich. Zcash, ja. Hallo? Ja. Ah, okay, ja genau, also... Ja, meine ich auch. Und allein schon die Gefahr der Fehlbenutzung ist ja da auch echt mal gegeben. Was meinst du? Was dass man Privacy heikles und vergisst dann den richtigen Haken zu setzen. Also ja, gut, klar. Ist halt blöd, wenn du es machst. Ja, oder dass die Wallets das nicht unterstützen. Ne? Das ist ja auch so ein Problem bei Zcash. Eindruck, dass ich bei euch immer so 6 Sekunden später ankomme, als ich sende. Ja, den Eindruck habe ich auch. Wo sind wir stehen geblieben? Die ursprüngliche Frage war ja, kann Bitcoin Monero überflüssig machen, indem Bitcoin Privacy Feature einbaut? Aber ich meine, ich meine, da könnt ihr auch noch eure Meinung dazu sagen, wenn sowas kommt in Bitcoin. Hedge, du hast gerade gesagt, wenn so ein Vorschlag gemacht werden soll, dann muss der Hand und Fuß haben. Das ist ja jetzt nicht morgen, das ist auch nicht übermorgen, sondern es ist vielleicht in 3 Jahren, dass sowas tatsächlich aktiviert wird, wenn nicht sogar noch länger raus, oder? Kann ich mir vorstellen, ja. Und in dieser Zeit hätte, also ich meine, Monero hat das ja alles schon, was Bitcoin da machen möchte. Also zumindest hat diese standardmäßige Privatsphäre und kann ja dann in der Zeit noch weiter nach vorne ziehen, oder? Oder welche Vorteile hat... Beziehungsweise ich glaube auch, dass BTC vermutlich Privacy auf Second Layer haben wollen wird. Das haben sie ja eigentlich schon, oder? Mit Lightning? Ja. Ich weiß nicht, wie viel Privacy man mit Lightning erreichen kann. Aber wenn das... ich glaube, das erfüllt noch nicht alle Privacy-Vorstellungen der Nutzer. Und auch noch nicht alle Scaling-Vorstellungen. Was mein Bedenken bei Privacy in Bitcoin immer ist, man muss halt schon richtig Ahnung haben von dem, was man da macht. Weil wenn man da irgendwie so einen kleinen Fehler macht, dann liegt man trotzdem irgendwelche Informationen und dann ist man am Ende doch trotzdem gelackt, ja. Also bei Monero hat man es da schon irgendwie einfacher, da muss man nur eine Adresse Geld schicken. Gut, da muss man vielleicht noch aufpassen, dass die IP-Adresse nicht ans Netzwerk geleakt wird, aber ansonsten ist es doch relativ easy mit Monero. Aber das ist dann auch in gewisser Weise auch nur eine Scheinanonymität, weil du nicht weißt, wie lange das dauert, bis alles traceable ist. Ja. Also klar, wenn du der Meinung bist, diese eine Transaktion soll anonym sein, aber wenn es in den nächsten 10, 20 Jahren zurückverfolgbar ist, ist es mir auch egal. Dann ist es ja was anderes. Ja. In Echtzeit? Nee, der ist gemutet. Ah, jetzt nicht mehr. Bezüglich der User Experience. Also ich kann mir auch vorstellen, dass auch wenn die Technik vielleicht nicht so einfach werden wird in Bitcoin, so wie in Monero zum Beispiel, wo ja alles quasi out of the box funktioniert, ich kann mir vorstellen, dass dann später für den 0815 Menschen oder für meine Oma das auch ein Service Provider machen wird. Also ich kann mir schon vorstellen, ich sehe keine Welt, wo jeder, wirklich jeder ein eigenes Wallet hat und alle Rechner irgendwie macht oder auf seinem Mobile Phone oder wie auch immer. Und wenn es das Smartphone ist, dann ist es über einen Service Provider, wo dann die Dienste in Anspruch genommen werden. Und der kümmert sich dann um die Privacy, wenn sie dann schon da ist und so weiter. Aber ist das nicht ein Sicherheitsrisiko, wenn du deine Privacy outsourcest an eine Drittpartei? Ja, deswegen, also ich halte ja so... Definitiv nicht trustless. Genau. Dass sie sich aber überhaupt die Frage jetzt stellen, ob sie das machen sollen oder nicht, oder sogar von Bitcoin-Anhängern bei denen dieser Gedanke überhaupt aufkommt, ist halt schon für mich ein schlechtes Zeichen so. Es ist Epic Fail so. Warum redest du jetzt über Privacy, wenn du früher warst ein Big Bitcoin-Maximalist? Ich habe mich ja mit jemandem getroffen, der Big Bitcoin-Maximalist ist, ne? Und wir hatten ja, ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe. Nein, jemand anderes. Und wir haben uns, ich glaube, 3 Stunden lang haben wir uns unterhalten. Wir waren spazieren, essen und währenddessen halt die ganze Zeit wirklich nur über Bitcoin und Krypto und so weiter gesprochen. Und am Ende konnte am Ende konnte ich ihn davon überzeugen, weil ich habe ihn einfach nur gefragt, so, Fazit, mit all dem, was ich dir jetzt erzählt habe. Ich habe halt von Monero geredet und wie ich mir eine Gesellschaft vorstelle, die eben unabhängig ist, weil sie ihre eigene Bank ist, also keine zentrale Instanz irgendwie über das Geld verfügt, aber trotzdem halt private und nicht traceable. Das ist natürlich die Voraussetzung, das wisst ihr nicht. Und dann habe ich ihm halt einfach nur diese simple Frage gestellt, habe gemeint, jetzt nimm all das mal, pack das mal zusammen und das ist Monero, wie fändest du das? Quatsch, das ist Bitcoin, wie fändest du das? Meint ja, das ist ein interessanter, verführerischer Gedanke, das wäre nice. So eine Welt kann ich mir vorstellen. So, das war schon für mich der Beweis genug. Es muss nicht Monero sein, es muss nicht Bitcoin sein. Es kann irgendein Coin. Die Argumente stimmen, dann steht halt irgendwie jeder drauf. Und Privacy ist wohl so ein Argument, was immer zieht. Da kannst du auch einen Bitcoin-Maximalisten von überzeugen. Seit dem Tag ist mir eigentlich klar, dass Monero, es ist halt Monero aktuell, das ist halt der beste Coin für mich so, was Privacy angeht, eben eine sehr, sehr, sehr krasse Zukunft und große Zukunft vor sich haben könnte. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich glaube auch, dass dieser Privacy-Kampf, ich habe es vorhin schon erwähnt, ne, aktuell werden ja immer die Dienste downgeschattet mit Best Mixer und Wall Street Market und hast nicht gesehen. Das heißt, hier ist tatsächlich ein aktiver Kampf gegen diese Privatsphäre. Und auch wenn wir jetzt hier im Chatraum das als wünschenswert ansehen, gibt es trotzdem einen großen Teil der Gesellschaft, denen auf der einen Seite erzählt wird, dass es was Schlechtes ist, weil wer privat sein möchte, hat natürlich was zu verbergen, also ist folglich auch kriminell, ganz klar. Und die Leute, die die Macht haben, ja, die das kontrollieren, was aktuell über das Banksystem läuft, und die sagen dann, oh ja, hier WikiLeaks, ganz schlechtes Ding, müssen wir boykottieren und kannst keine Spenden mehr dazu schicken. Ja, wenn die diese Macht nicht mehr haben, dann stehen die praktisch mit leeren Händen da. Also, und dann sind das halt die Leute, die, keine Ahnung, die Medien finanzieren, und die Medien sagen dann, oh ja, ganz schlechte Sache hier, Privatsphäre und so weiter. Wir sind doch alle tolle Bürger, wir haben doch nichts zu verstecken. Und ja, nächster Schritt ist Big Brother. Ja, das ist auch ein Symptom, sage ich mal, einer Gesellschaft, die eben nur Symptombekämpfung betreibt. Wenn du heute zum Arzt gehst und über Kopfschmerzen klagst, dann bekommst du halt Aspirin verschrieben oder was weiß ich, irgendein Schmerzmittel. Wahnsinn. Aber es wird halt nicht nach der Ursache geforscht. Und klar, kann ich auch verstehen irgendwo. Wenn man das bei jedem machen würde, dann kommt man ja auch irgendwie nicht weiter. Und wenn du dann halt dann noch das Interesse hast, dass man checkt, wenigstens könnte es eine Ursache haben, warum du Kopfschmerzen hast, dann musst du halt deinen eigenen Weg gehen. Also du musst dich aktiv darum kümmern. Und so ist es halt auch zum Beispiel in der Politik. Jemand bringt jemand anderen um mit einer Waffe, also mit einer Pistole, dann heißt es ja, Pistolen sind schlecht. Wenn es dann beim nächsten Mal ein Messer ist, dann heißt es ja, Messer sind schlecht. Aber da kannst du halt nicht sagen, pauschal, alle Messer sind schlecht, weil es ja noch Leute gibt, die ihrem Beruf nachgehen. Aber da musst du halt Gesetze so formen, dass es nicht jeden erwischt. Dann machst du halt Messer, die länger als 12 Zentimeter sind schlecht und so weiter. Ja, also mit schlecht meine ich verboten. Das ist Quatsch. Ja, vieles ist Quatsch. Also auch die Sache mit der Pistole. Ja, wenn eine Waffe hat und jemanden abknallt, dann ist doch nicht die Waffe selbst daran schuld. Das ist einfach nur ein Werkzeug, also wenn man es Werkzeug nennen kann. Aber worauf ich hinaus will, und solche Leute wirst du halt auch in Sachen Bitcoin oder eben Privacy haben, die genauso argumentieren und sagen, ja, guck mal, Bitcoin wird hauptsächlich von benutzt. Ja, aber wenn ich einen Artikel lese, wo drin steht, dass dass zwei, drei Jungs festgenommen wurden, erfolgreich, weil sie getrackt werden konnten. Und am Ende stellt sich heraus, der einzige Fehler, den sie gemacht haben, war Bitcoin zu nutzen, weil die andere Hälfte, also das andere Mittel, was sie benutzt haben für, ich glaube, ein bisschen mehr als die Hälfte ihrer Beträge war ja Monero. Und am Ende war eben halt Bitcoin selbst. Und die flogen dadurch auf. Dann ist das für mich ein Beweis dafür, dass Monero funktioniert. Das ist erstmal das, was ich darin sehe. Ich sage nicht, oh, drei böse Jungs, warum habt ihr das gemacht? Sondern Monero funktioniert und Bitcoin aber auch. Also wenn Kriminelle Bitcoin nutzen, dann heißt es doch schon mal, dass es funktioniert. Sonst würden die das ja nicht nutzen. Dass du aber jetzt Kriminelle hast, die Bitcoin nutzen, das ist ja ein ganz anderes Thema. Da musst du ganz anders anknüpfen. Und aber bestimmt nicht beim Bitcoin, sondern vielleicht eher bei den Menschen, bei der Psychologie, wie auch immer. Ja, gehe ich mit soweit. Vielleicht noch ein anderes Thema. Hassan, du hast doch dir ein interessantes Projekt aufgetragen. Möchtest du vielleicht da mal ein bisschen von erzählen? Ja, und zwar ich nehm mal an, du gehst auf die, meinst du damit das XMR, das Monero Tipp? Ja, genau. Genau, also ich hatte damit angefangen und dann habe ich ja mein Zeug so ein bisschen zusammengecodet, bis der Tobi mir ja gezeigt hatte, mal so richtig in der Praxis, wie das, wie der IOTA-Bot funktioniert. Und dann habe ich gesagt, ja, genau. Für Telegram, ne? Genau, das wird am Ende dann ein Tipbot für Telegram, was nur Monero unterstützen wird und wo dann aber jeder Tipp on-chain passieren wird. Das heißt, also wir müssen wahrscheinlich dann auch einen Mindest-Tippbetrag angeben, hardcoden oder in den Settings kann man die dann angeben. Und da wird dann jeder Tipp direkt on-chain TX'd. Ja, und der wird hoffentlich bald joinen. Ich mache momentan die Tests mit auf Testnet. Ja, dauert nicht mehr lange. Geil, finde ich echt eine super Sache. Nice. Heißt das dann, ich verwalte selber die Keys oder wie hast du das Problem gelöst? Das Problem konnte ich leider nicht lösen. Das war auch meine Frage an Tobi. Und zwar, also ich glaube, man kann das Problem gar nicht lösen, weil das setzt nämlich voraus, dass jeder seinen eigenen Bot betreiben müsste. Also quasi ein Bot bei sich auf dem Rechner oder auf dem VPS, wie auch immer, irgendeiner VM, der dann halt diese Transactions entgegennimmt. Das, glaube ich, kann man so nicht machen. Deswegen muss das Ding irgendwo zentral laufen und das bedeutet auch, dass die Keys darauf gehalten werden. Okay. Was ist, wenn dieser zentrale Ort nur die Hashes der Keys hat, um zu überprüfen, dass die korrekt gesigned wurden? Also, ich weiß nicht, wie man das machen kann. Ich weiß nur, dass zum Spenden du einen Spend-Key brauchst. Genau. Wenn der ausreichend ist, okay, aber dann hast du ja immer noch ein Wallet mit einem Spend-Key irgendwo auf einem Server liegen. Und das ist ja auch jetzt nicht so toll. Also du kommst einfach nicht drum rum. Du kannst den Key zwar in einem Tresor packen und alles safe und alles, aber der Server würde halt exposed sein mit den Keys. Es war auch ein schwieriges Problem, das auch noch niemand gelöst hat. Und ich glaube, ja, vielleicht hast du auch recht, das kann man noch nicht lösen. Der IOTA-Tipbot ist ja genauso custodial. Der LNTX-Bot, also der Lightning-Bitcoin-Bot, auch. Job Tippin, falls ihr das kennt. Ich glaube, die arbeiten an so einem Bot, dass der auch wirklich non-custodial ist. Aber da kam schon ewig nichts, zumindest gefühlt. Von daher. Also was ich mir vorstellen kann, aber das ist extremst kompliziert umzusetzen, ist, wenn du ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht. Wie heißt denn dieses System, wo du einen Key aus mehreren Keys zusammensetzen kannst? Multisig? Nee, das ist ja ein Wallet, was mehrere Keys hat. Ich meine, ein einziger Key wird aus mehreren partiellen Keys zusammengestellt. Wie hieß das nochmal? Von irgendeinem Typ, Blablups, Algorithmus. Jedenfalls, damit könnte man das vielleicht lösen. Also da hätte jeder, der in der Telegram-Gruppe ist, würde einen Teil von dem Key halten. Und jedes Mal, wenn halt eine TX passieren soll, könnte man halt deren Keys nutzen. Das ist zwar immer noch nicht dann ganz trustless, aber man würde damit die Angriffsfläche minimieren. Weil ja nicht mehr ein Key auf dem Server liegt, sondern dieser Key aus mehreren verschiedenen Keys erst gebildet werden muss. Also kannst du den ganzen Prozess nochmal für mich runterbrechen, also für mich als Noob, ja? Ich stelle mir das jetzt so vor, wir haben jetzt unsere Monero Germany Telegram-Gruppe und da joint dann ein Bot und da kann ich mit dem interagieren in einem privaten Chatfenster und der sagt mir dann, keine Ahnung, dann sage ich aufladen, dann sagt er mir eine Monero-Adresse, ich gehe in meine Wallet und überweise an die Monero-Adresse, keine Ahnung, 10.000 Monero und dann hält der Bot die für mich und ich kann dann sagen, hey, spende 5 Monero von den 10.000 an Hassan und 5 an Hedgy und dann überschreibt der praktisch das intern bei sich auf die Konten von dir und von Hedgy und wenn jetzt du sagen würdest withdraw, dann fragt er dich nach einer Adresse und du kannst dir es dann abziehen oder wie funktioniert das genau? Ja, am Ende, am Anfang war das genau so. Da wollte ich nämlich intern ein Buch darüber, wer was auf dem Konto hat. Und genauso wie du es erklärt hast, war es da quasi, wenn du Help eingibst oder Intro oder wie auch immer, Register, kannst du, sagt er dann, hey, hier ist meine Adresse, schick es bitte da und dahin. Beziehungsweise, wenn du diesen Command absetzt, wird wenn du dich registrierst quasi, wird eine neue Adresse erstellt, eine Subadress für dich, sodass ich dann weiß intern, okay, wenn auf diesem Subadress irgendwas ankommt, Moneros, dann gehört es zu dem und dem User. Intern sieht es so aus, ich erstelle eine Subadress und labele sie mit deinem Unique, mit deiner Unique ID, die ich von Telegram bekomme. Und dann habe ich da ja hunderte von Subadresses auf dem Wallet, alle mit gelabelt mit verschiedenen UUIDs. Und sobald du halt da was drauf takest, dann kommt das bei mir an. Und ich halte sie tatsächlich. Das heißt, wenn du mir 50 XMR schickst, dann habe ich sie in diesem Wallet, in dieser Subadress. Und dann kannst du halt anfangen zu tippen. Von diesen 50 kannst du dann Gebrauch machen und sagen, ja, tipp mal 0, so und so viel an den, tipp mal 1 XMR an den. Und da hatte ich dann eben diesen Gedanken nochmal, statt nochmal Buch zu führen darüber, wer jetzt von welchem Subadress an welches Subadress was geschickt hat, wollte ich das on-chain machen. Weil ich da das Problem hatte, dass wenn ich jetzt selbst Buch darüber führe, muss ich die Fees beachten. Das kann ja sein, dass du zum Beispiel 10 überweist auf dein Subadress, dein Wallet quasi, dein Pool, und davon machst du halt Gebrauch, bis du bei 0 ankommst. Ja, aber du musst ja noch die Fees zahlen. Kann ja aber im Voraus nicht sagen, halt, stopp, bei 1,2 darfst du nicht mehr tippen. Weil das sind jetzt die Fees, die ich von dir brauche, damit ich die ganzen TX machen kann. Plus, wenn ich dann die Buchführung auch intern mache, bewegt sich ja das Geld nicht, sondern nur irgendwelche Beträge in irgendwelchen Datensätzen, ne? Tabellen oder Datenbanken. Am Ende muss ich also genau wissen, zurückverfolgen können, wer wem historisch für den irgendwas getippt. Und muss dann die einzelnen Subadresses rauspicken, von denen dann den Betrag rausnehmen und an den Empfänger schicken. Und weil das halt zu viel Trouble ist und wir hatten da ein technisches Problem, du kannst zum Beispiel nicht swipen, bevor du nicht weißt, wie viel Fees das kosten würde, habe ich gesagt, machen wir einfach so. Jeder Tipp ist eine TX. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, schickt sich der Bot selber an seine verschiedenen Subadressen den Tippbetrag. Genau. Das ist eigentlich sehr simpel, ja. Also finde ich echt eine geile Idee. Natürlich erstmal den Tippbot für Telegram, super Use Case. Und dann das, wie du es gerade erklärt hast, weil der Vorteil ist ja, einmal für dich ist es einfacher und für das Monero-Netzwerk ist ähnlich der Effekt wie bei Minko, hast du dann einfach mehr Entropie, weil du mehr Decoys hast, mehr Transaktionen, unter denen du dich verstecken kannst. Genau, nur halt eben mit diesem einen Nachteil, und das kann man aber einem nicht übel nehmen, dass dann das Geld und die Keys zentral liegen, halt auf irgendeiner VM, oder kann man ja auch Kompromisse finden. Kann man ja in so einem Trustless-Setup kann man ja irgendwie einen auf Trust machen. Keine Ahnung, dann sagt er, ja, wir vertrauen dem Jamie Dimon, weil er ist der Inhaber der Gruppe. Soll er die Keys halten? Oder ja, also, ihr vertraut mir, weil ich den Code geschrieben habe oder sowas. Da muss man da, jetzt... Da findet man ist das jetzt gruppenspezifisch oder telegramweit? Das ist, der Bot selbst ist telegramweit. Nur wenn okay. Du den spawnst und startest, sagst du ihm genau für welche Gruppe und wo er joinen soll und so weiter. Beziehungsweise er wird ja gejoint oder wurde invited oder genau. hinzugefügt, wie auch immer. Und dann sagst du, operiere nur für diese Gruppe. Und dann wäre also auch der ganze Code und das ganze System und alles nur speziell für diese Gruppe. Und man kann davon aber mehr. Ist das unnötig? Reicht es nicht, wenn einfach Telegram weit funktioniert und man ihn halt von Gruppe A in Gruppe B hinzufügt oder einfach auch privat mit ihm schreibt? Ich habe ja jetzt von den Anfängen geredet. Dann kam ja der Tobi an und meinte, hey, hast du dir mal den IOTA-Bot angeschaut? Dann habe ich gesagt, nein, kenne ich nicht. Und ihr habt es ja mitbekommen, dann hat er gemeint, okay, dann machen wir mal eine PM, ich zeig dir das mal. Und dann hat er mir das gezeigt. Und zwar ist dieser Bot ganz anders drauf, als ich gedacht habe, wie ein funktionieren würde. Und zwar joint der Bot die Gruppe nur, damit er die User sieht. Aber die Kommunikation zwischen User und dem Bot findet über PM statt. Das heißt, du schreibst eine PM an den Bot und sagst, tipp den und den User. Und da der User ja in den Gruppen ist, weiß er, welche User gemeint ist. Nicht ganz. Du an Hedgie oder sowas, 50 IOTA oder sowas. Und der gibt dann über PM eine Benachrichtigung, dass es erfolgt ist. Also ohne genau. Ohne die Gruppe voll zu spammen. Genau, ja. Ich habe dieselbe Frage hatte ich auch an Tobi, warum das so gemacht ist, dass man da dieses T hat als Abkürzung für den Schalter-Tipp für die Gruppe, also in der Gruppe selbst. Na, hat er gemeint, ja, das ist einfach nur, damit man den Bot so erreichen kann, damit man nicht immer eine PM schicken muss, aber die Conversation ist letztendlich doch in der PM. Also der Bot würde niemals in der Gruppe antworten. Und das war halt, ist genau das genau. Gegenteil von dem, was ich eigentlich geplant hatte. Und deswegen hat es halt so lange gedauert. Letztendlich ist es gar nicht so viel. Es sind einfach Chain-TX von Sub zu Sub und einfach nur ein paar Commands, die du in Telegram registrierst, so wie ich das ja mache mit allen Bots, die ich so schreibe in Telegram. Und ja, das war's dann eigentlich. Da der Bot aber einen zentralen Aspekt hat, macht es nicht einfach Sinn, so wie du es, glaube ich, vorhin schon erwähnt hast, einfach in der Datenbank, also in deiner zentralen Datenbank einfach Einträge zu machen, wem wie viele von den XMR zustehen, ohne dass da jetzt explizit jedes Mal On-Chain-Transaktionen durchgeführt werden. Die On-Chain. Die Transaktionen finden dann halt bei Withdrawal statt. Ja, das war der ursprüngliche Gedanke, aber das ist schwierig, weil du nicht weißt, da musst du Fees berücksichtigen. Und ich hatte so eine Unterhaltung mit Mo. Naja, weil wenn du 10 XMR hast und du zieh alle weg und also am Ende bist du bei 0, dann weiß ich nicht, ob und jeder User hat irgendwie was bekommen. Also 10 User haben ein XMR von dir bekommen. Genau. Dann kann ich ja nicht deine 10 XMR nehmen, jedem User ein XMR geben, weil ich ja noch die Fees bezahlen muss. Nee, musst du ja nicht. Also du machst einfach nur einen Datenbank-Eintrag bei dir und auf der Chain passiert nichts, bis die ein Withdrawal machen. Und sobald die ein Withdrawal machen, müssen die halt die Fees zahlen. Also das passiert gar nichts on-chain bis zum Withdrawal. Ja, und wo sind dann die XMR, die du vertippt hast? Von mir aus halt auf einem zentralen Wallet von dir. Ach so, meinst du das? Damit, genau. So, dass es gar keine Subs gibt für User. Ja, genau. Könnte man auch machen, ja. Die Frage ist halt, klar, wäre wahrscheinlich besser, wenn es Subs gibt, einfach um dem User vielleicht einfach ein Gefühl von ein bisschen Trustness zu geben, aber im Ende ist es dann ja so oder so nicht. Und es ist halt ein Tippbot, da packst du keine Millionen drauf, sondern halt Tippgeld. Ja, ich muss mal schauen, wie ich das am besten löse. Also soweit erstmal achten, weil ich irgendwann dachte so, warum will ich da eine eigene DB oder ein eigenes Buch darüber führen? Das, was ich habe in Monero, ist ja bereits eine Datenbank letztendlich. Und dann mache ich es halt einfach nur on-chain. Dauert ein bisschen. Das dauert ungefähr so 10 bis 15 Sekunden. Also wenn du tippst. Ein Block halt, oder? Oder wie viele Blöcke dauert es, bis es als confirmed gilt bei Monero? Na, bei Monero gehe ich erst einmal von Zero-Conf aus. Aber das Schicken der TX selbst, einfach nur das Broadcasten, es dauert tatsächlich 10 bis 15 Sekunden. Also zumindest Testnet. Und ja, das heißt, wenn du jetzt tippst, dann dauert es erstmal, bis der Bot dir antwortet und sagt, ja, erfolgreich getippt an den und den. Ich schicke dir nachher mal über Telegram den LNTX-Bot, also den Bitcoin-Tipping-Bot. Da kannst du ihn dir vielleicht auch mal anschauen. Der ist dem von Tobi sehr ähnlich und funktioniert auch relativ schnell. Ja, kannst du gerne machen. Weil die Sache ist halt, der IOTA-Tipp-Bot basiert halt auf dem Tangle. Und da gibt's kaum bis gar keine Fees. Das heißt, die können das alles auf der Chain sozusagen machen. Wenn es halt aber Fees gibt, ist es halt blöd. Klar, der Lightning-Bot ist halt auch nicht on-Chain. Der ist halt auf Lightning. Ja, also was ich, wie gesagt, ich finde es super. Ich brenne darauf, den zu benutzen und vielleicht auch selber in meine Gruppen einzubinden. Was ich jetzt noch wissen will, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Wie sieht das aus, die Interaktion mit dem Bot? Also wir haben den in der Gruppe laufen, habe ich dann einen bestimmten Slash-Command, dass ich, keine Ahnung, Slash T at Username mache und dann den Betrag, und steht das dann im Gruppenchat und antwortet der Bot jetzt in der Gruppe oder sagt er mir nur in meinem persönlichen privaten Chat mit dem Bot selber, ich habe gerade dem XY hier den Tippbetrag geschickt? Genau, das läuft so. Du machst beispielsweise irgendeinen Post, den ich antworte, entweder dem Post direkt mit slash t 0,05 XMR oder slash tip oder welchen Command halt Hassan auch immer auswählt. Und dann bekomme ich eine private Nachricht von dem Bot und du eine private Nachricht, dass die Transaktion auch erfolgt ist. Und im Gruppenchat steht dann nur das slash tip. Genau, nur mein Befehl. Okay, cool. Echt super cool. Zumindest ist es so beim IOTA-Bot. Okay, und beim Monero-Bot? Genau, ist es, und das? Da ist halt die Frage, ob wir das vielleicht anders machen wollen. Wieso? Ja, genau, also das, was ich eben meinte. Vielleicht werden wir das halt, oder werde ich das im beim Monero-Bot so machen, dass man das auch in der Gruppe machen kann. Also, dass der auch in der Gruppe sagen kann, hey, wurde getippt. Und du kannst dann über Config-Settings sagen, ob du Group-Mute haben willst oder nicht. Genau. Ah, okay. Das ist eine gute Idee. Ja. Weil also, solange man halt die Option hat, das auszuschalten, weil ich glaube, viele Gruppen, zumindest meiner Erfahrung nach, mögen das nicht ganz, wenn es halt vollgespammt wird mit unzähligen Nachrichten. Und die können halt sehr gut damit leben, wenn da einfach nur ein Slash-Tipp-Command drin ist. Aber wenn man die Möglichkeit hat zu entscheiden, ist es ja auch perfekt. Genau. Also ich weiß schon, an wen mein erster Tipp gehen wird, und zwar an dich, Hassan, weil für die Arbeit, die du dir damit gemacht hast. Ich find's super geil, und ich stell mir gerade vor, ja, es gibt ja Telegram-Monero-Gruppen mit 10.000 plus Membern, was die mit so einem Bot machen würden. Also einfach saugeil, erhöht die Usability, erhöht die Entropie im Netzwerk. Von mir kriegst du echt einen Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank. Und ich will den am Ende ja auch Open Source stellen. Und den Bot, wie wir dann, also ich würde mich dann in der Gruppe auseinandersetzen oder in Kontakt treten mit, weiß nicht, dem Gruppen-Owner vielleicht oder wie auch immer. Oder wir finden einen Konsens, wer den Bot betreiben soll. Und dann würde ich den auch in die Hände eines jemand anderen geben, ohne Probleme. Also da habe ich kein Problem damit. Warum? Also was meinst du mit Bot betreiben? Naja, es kann ja sein, zum Beispiel, dass der Bot super ist und alles cool und so weiter und findet viele finden den Bot cool und wollen dann ihre XMR überweisen, haben aber ein Problem damit, dass der Bot zum Beispiel jetzt von irgendjemandem betrieben wird, der nur ein Member ist aus der Gruppe, zum Beispiel von mir. Dann hätte ich kein, und ich will halt nur sagen, dann hätte ich kein Problem damit zu sagen, hier zum Beispiel, Jamie, nimm du den Bot, betreib ihn, dann sind halt die Keys bei dir, die XMR sind bei dir, habe ich halt nichts mit zu tun, ich habe halt nur den Code geschrieben. Damit wäre ich auch zufrieden, das wollte ich damit sagen. Okay. Also ich muss nicht derjenige sein, der den betreibt. Ich fände es tatsächlich, wenn man das von Gruppe zu Gruppe, weil ich schätze mal, der wird halt nicht nur bei Monero-Gruppen laufen. Ich kann mir schon vorstellen, den in die eine oder andere Gruppe zu packen. Und da fände ich es fast schon unnötig, jedes Mal einem Gruppenbetreiber irgendwelche expliziten Rechte zu geben, anstatt dass man halt einfach sagt, man vertraut dem Creator weil ganz ehrlich, bei anderen Mods ist es genauso, bei den Tippbots. Und es ist halt auch nur ein Tippbot. Das heißt, es geht da jetzt nicht um bestimmte Vermögen oder sowas. Das heißt, da kann man dem Ersteller auch insoweit trauen, dass er mit den paar Cent nicht wegrennt. Ja, vor allem, wenn er Member der Monero, des Monero Ecosystems ist. Ja, dann sowieso. Und ein Monero Entwickler, Official Code Contributor. Ja, gut ab. Was ich jetzt noch als Bedenken habe, ist, angenommen, der Bot ist in irgendeiner Gruppe mit super vielen Leuten drin und der wird ganz, ganz viel genutzt und der Bot macht jetzt einen Großteil der Transaktionen im Netzwerk aus. Ist das nicht ein Sicherheitsrisiko insofern, dass wenn jetzt der Betreiber böswillig wäre, sehen könnte, welche Transaktionen tatsächlich True Spending Outputs sind, welche Decoys sind und so weiter und über diese Art und Weise praktisch Schlüsse übers Netzwerk ziehen kann, bestimmte Decoys eliminieren kann und dann auch die Anonymität reduzieren kann? Also, ob das möglich ist, weiß ich nicht. Ich würde es zumindest nicht machen, weil dafür wäre mir die Zeit zu schade. Und um das generell zu verhindern, kann man ja den ursprünglichen Gedanken einer einfachen Datenbank, die nicht on-chain verwenden und dann halt nur On-Chain-Transaktionen bei Withdrawals durchzuführen. Aber gerade die On-Chain-Transaktionen hätten ja wieder den Charme, dass sie diese Flut-XMR-Attacke auch schwieriger machen würden, ne? Ja, sofern halt der Bot-Betreiber nicht ein Member von dem Flut-XMR-Attacker ist. In der Tat. Leute, ihr kennt mich. Ich bin nicht so. Nein, ich möchte das jetzt nicht unterstellen. Ich wollte nur so von der Theorie her wissen, ob das ein möglicher Angriffsvektor ist. Beziehungsweise, wenn du jetzt sagst, du gibst die Kontrolle immer dem Gruppenbetreiber, ja? Der Gruppenbetreiber hostet die Wallet und so weiter. Dann hast du ja insofern auch schon mal das dezentralisiert, dass nicht einer, also jetzt zum Beispiel du als Codeentwickler, letztendlich alle Wallet-Keys hältst, sondern das ist halt immer derjenige macht, der die Gruppe organisiert. Und wenn das jetzt in der Monero-Gruppe Need Money 90 ist, ja, der hat ja auch einen Ruf in der Monero-Community und so weiter. Also es gibt, ich kann euch ja die drei Optionen nennen, die es gibt. Nur allein aus Telegram-Sicht. Wenn ich mit Telegram, also oder einen Telegram-Bot code, dann habe ich drei Optionen. Entweder ich isoliere diesen Bot nur auf eine bestimmte Gruppe. Also ich mache ihn nur gruppenweit. Das heißt, du musst angeben, für welche Gruppe er, in welcher Gruppe er operieren soll. Alle Messages gehen dann in diese Gruppe und dann hat auch kein anderer Zugang drauf, weil er zum Beispiel über Group Privacy geschützt ist. Man kann ihn auch gar nicht mehr adden oder so in irgendeine andere Gruppe. Dafür ist dann der Betreiber verantwortlich. Das heißt, ich könnte jetzt den Code so gestalten, dass ich ihn am Ende, wenn ich ihn online stelle auf GitHub, dass der Jamie dann diesen Code nimmt und dann nur diesen Bot für sich in der für die Monero Germany-Gruppe betreiben kann. Das ginge. Dann gibt's die zweite Option, nur über PM, gar keine Gruppenangehörigkeit. Das würde auch gehen, weil ich sehe in Telegram jeden, der mich anschreibt. Dritte Option ist, beides zu kombinieren. Das heißt, der Bot kann in verschiedenen Gruppen sein, aber auch über PM erreichbar sein. Und so genieße ich halt beide Welten, weil ich die User in der Gruppe kenne, plus die User, die mich über PM anschreiben, die zum Beispiel anderen Usern aus ganz anderen Gruppen etwas hintippen wollen. Das würde auch gehen. Nur in allen drei, oder sagen wir, in den Gruppen weit, beziehungsweise weltweit nur PM, der ist halt zentral. Das heißt, ich wäre der Betreiber. Nur gruppenweit würde bedeuten, jeder, der den Code hat, ist sein eigener Herr quasi. Mit eigenem Wallet, eigenen Keys und so weiter. Der besitzt dann auch sogar den eigenen Bot-Token von dem Bot, den er dann erstellt. Ich würde, also meiner Meinung nach ist Option 3 am besten und ich würde schon fast so weit gehen und sagen, dass man das auch noch auf Twitter und Discord erweitern sollte oder könnte. Ja, bin ich auch für. Das heißt, ich gestalte den Code so modular, dass man oder per Interfaces, dass man dann am Ende auch ein Twitter-Interface schreiben kann oder jemand weiß, kennt sich aus mit Discord und schreibt ein Discord-Interface. Ja. Ja, also der IOTA-Bot läuft auch auf Discord. Da kannst du nochmal mit Tobi quatschen. Ja, ich habe halt viele Projekte am Start, deswegen mein Timeslot gilt für jedes Projekt immer so ein bisschen, häppchenweise. Deswegen ja, fertig. Ich am wichtigsten. Du hast es in Go geschrieben jetzt, ne? Ja. Okay. Warum? Ja, weil Hassan alles in Go macht. Ja, aber warum? Keine Ahnung. Naja, geht. Ich kann auch parallel eine Python-Version dazu schreiben. Aber ich habe mich für Go entschieden. Die Frage ist immer noch, warum? Weil, okay, ganz ehrlich, aber ihr dürft jetzt nicht lachen, ja? Okay. Weil das Maskottchen am süßesten ist von Go. Ganz einfach. Ey, das ist mir egal, ob das Ding Generics hat oder nicht. Ich will einfach nur dieses süße Maskottchen haben. Fertig. Okay. Ja, interessant. Also, weil ich bin gerade so jetzt die letzten Wochen dran gewesen, mir Python anzueignen und deswegen finde ich es super interessant, deinen Denkprozess bei der Programmierung von dem Bot jetzt nachzuvollziehen. Und ich meine, du hast es ja gerade auch schon gesagt, der wirkliche Aufwand war jetzt wahrscheinlich nicht das Programmieren, sondern erstmal das Durchdenken. Wie möchte man das gestalten? Wo liegen die Keys oder wie funktioniert das dann genau? Und das hast du ja echt super schön erklärt und da habe ich nochmal einiges mitnehmen können. Also vielen Dank nochmal. Ja, keine Ursache. Und ich habe ja noch den Test. Und wie gesagt, das ist ja, basiert ja alles Testnet. Das heißt, also geht davon aus, dass wenn wir das testen, jeder von euch bekommt 1000 XMR. und dann könnt ihr tippen, wie ihr wollt. Auch so ein Ding, ja. Ich habe ja, vielleicht um das mal klarzustellen, weil mich welche darauf angesprochen haben. Also ich wusste echt nicht, was ich da antworten soll. Ich habe wohl einmal, ich weiß nicht, vor einem Monat oder zwei oder so, habe ich wohl einen Screenshot gepostet in der Gruppe von meinem Wallet. Und dann kam wohl die Frage auf, stimmt das? Ist das wirklich echt? Ist der Sun wirklich so reich? Und da muss man sagen, das waren Testnet-Coins, Leute. Ja, das habe ich mir schon also fast gedacht. Jetzt, ja, ja. Denkt ihr? Die Leute haben einfach nur diese 11.000 XMR gesehen und dachten so, ey, was geht mit dem Sun ab? Dabei sind das einfach nur Testnet-Coins, weil ich damit meine Entwicklung mache, also meine Developments für Monero teste. Ja. Okay. Ja, Leute, wir haben jetzt schon lange geredet. Habt ihr noch ein Thema, was euch unter den Nägeln brennt? Oder ansonsten würde ich sagen, wir beenden den Stammtisch an dieser Stelle. Genau. Habt ihr noch Themen? Nee. Oder Wünsche für nächstes Mal? Keine Wünsche? Wunschlos glücklich. Die wissen schon alles. Okay. Ja, doch, eine Frage hätte ich. Für nächstes Mal. Stellt euch einfach mal das nächste Mal vor, ihr werdet, ihr habt ein Unternehmen, ihr besitzt einen Kiosk oder irgendwas verkauft ihr. Und jetzt kommt jemand an und sagt, hey, habt ihr schon mal von Monero gehört? Willst du das nicht bei euch oder bei dir im Kiosk implementieren? Also auch entgegennehmen. Wie wäre eure Antwort darauf? Und würdet ihr es machen? Und ja. Um ehrlich zu sein, kann ich die Frage jetzt schon beantworten. Wollte ich gerade sagen, also vermutlich würde ich es tatsächlich als Unternehmen in Deutschland nicht machen. Wegen der Steuer, ne? Wegen vielen Dingen. Ja, ja. Also Steuer dürfte kein Argument sein, erstmal. Warum? Du musst es doch versteuern, wenn du es weitergibst dann. Du musst ja es dann am Tag, wo du es eingenommen hast, musst du es in Fiat umrechnen und wenn du es dann vor einem Jahr wieder veräußerst, musst du es versteuern. Das ist doch voll scheiße. Ja, genau. Also das war ja auch meine Sorge erstmal, weil ich dachte, das ist die größte Hürde eigentlich oder die größte Blockade oder Barriere. Aber dann habe ich ja dem Andreas sein Nachnamen, wie spricht man den aus? Antonopoulos. Der hat in einem Video gemacht, weil er ja tatsächlich nur von Bitcoin lebt, dass er überhaupt keine Probleme damit hat, schmerzfrei ist und Bitcoin würde ich auch nehmen. Funktionieren kann. Okay, siehst du, das ist schon mal ein guter Punkt. Ich glaube, das ist ein Thema, was wert ist, diskutiert zu werden. Fürs nächste Mal. Warum Bitcoin und warum nicht Monero? Wie sieht's aus mit den Steuern? Will der Andreas uns verarschen, dass es so einfach ist mit den Steuern? Und so weiter. Alles klar. Gut, ist notiert fürs nächste Mal. Dann für die Leute, die bis zum Ende durchgehalten haben, wir sehen uns natürlich wie immer, und heute ist Montag, am zweiten Sonntag im Monat um 6 Uhr deutsche Zeit ist Monero Stammtisch. Wir haben es heute am Montag gemacht, weil ja Feiertag war und Till und Krisha und keine Ahnung, viele andere gesagt haben, dass Pfingsten jetzt nicht so das beste Wochenende ist für Sonntag. Aber normalerweise, wie gesagt, zweiter Sonntag im Montag kann man sich relativ gut merken. Und vielleicht machen wir da fürs nächste Mal noch ein bisschen übersichtlichere Werbung, vielleicht auf der Monero Mumble Webseite mit so einem Banner oder so, müssen wir mal gucken, oder mit einem Twitter-Account. Die Überlegungen stehen im Raum und wir sind voller Tatendrang. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitmachen an euch drei und Krisha in Abwesenheit auch. Hat mir großen Spaß gemacht, ich habe eine Menge gelernt und ich hoffe, ihr seid nächsten Monat wieder dabei. So wird's wohl. Ja, gerne, ganz cool. Ja, dann auch von meiner Seite euch einen schönen Restfeiertag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke euch auch. Ciao.